Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute die moderne Medizin und der Tod, ein ewiges Dilemma zur Debatte über Sterbehilfe und Patientenverfügung, eine Sendung von Renate Färber-Husemann. Der Patient hat das Recht zu sterben, er hat aber nicht das Recht, getötet zu werden, sagt Ärztepräsident Jörg-Dietrich Hoppe. Es ist ein Unterschied, ob ich mir selber eine Kugel durch den Kopf schieße oder ob ich jemand anders die Pistole in die Hand drücke und sage, schieß mir mal eine Kugel durch den Kopf, sagt die Vorsitzende der Oket-Kommission des Deutschen Bundestages Recht und Ethik in der modernen Medizin, Margot von Renesse. Ist der Patient irreversibel erkrankt und ist keine Heilung mehr möglich, dann kann im Patientengespräch darauf hingewiesen werden, dass diese Möglichkeit besteht, eine Behandlung, zum Beispiel eine Langzeitbeatmung oder intensivmedizinische Behandlung abzubrechen, sagt Professor Christian Grohe von den Bonner Universitätskliniken. Natürlich habe ich Furcht, einem Mediziner zu geraten, der mit Schmerzen nicht umgehen kann. Das ist klar. Ich weiß inzwischen aber auch, habe mich da auch kundig gemacht, dass es tatsächlich auch Schmerzen gibt, vor allen Dingen in den letzten Zuständen einer Krebserkrankung, die einfach nicht beherrschbar sind. Wie ich jetzt damit umgehen soll, das weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht in eine solche Situation gerate, dass ich weder am Ende Schmerzen habe, die nicht mehr beherrschbar sind, noch an einen Arzt gerate, der mit Schmerzen nicht umgehen kann. So Ute Naumann, die gerade dabei ist, eine Patientenverfügung zu formulieren und sich deshalb intensiv mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigt hat. Es ist mir ziemlich lange schwer gefallen, mich damit zu beschäftigen, aber in der letzten Zeit passiert es eigentlich immer häufiger, dass ich auch auf das Thema gestoßen werde. Jetzt, gerade im Augenblick, bereitet sich eine Bekannte auf das Sterben vor. Sie lebt in Holland. Ich kenne sie schon sehr lange und sie ist sehr, sehr schwer krank. Sie hat keine Chancen mehr. Sie weiß, dass sie sterben muss und das letzte Stück Sterben würde für sie sehr schwer werden. Sie hat sich jetzt entschieden, sich helfen zu lassen. Also sie hat, wie sie sagt, die Sterbehilfe bestellt. Das beschäftigt mich sehr. Ich erschrecke mich auch bei sowas, weil ich denke, hier lässt sich auch jemand töten. Das ist so. Aber ich habe auch große Achtung vor diesem Entschluss. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich in dieser Situation wäre, in der sie sich befindet. Über das Ende des Lebens und die Achtung vor dem Willen der Patienten wird heute öffentlich diskutiert. Bundesjustizministerin Brigitte Zypris hat vor einem Jahr einen weitgehenden Gesetzentwurf vorgestellt, der unter so massive Kritik geriet, dass die Ministerin ihn zurückzog. Nach der Sommerpause wollte das Parlament ursprünglich eine neue Fassung diskutieren, doch die Debatte wird nun verschoben wegen der vorgezogenen Neuwahlen. Es bleibt aber dabei, jede Behandlung gegen den erklärten Willen des Patienten gilt als Körperverletzung. Ein entsprechendes Urteil hat der Bundesgerichtshof schon im Jahre 2003 gefällt. Nicht nur in der Endphase einer tödlichen Erkrankung, sondern grundsätzlich ist der schriftlich festgelegte Wille eines Patienten zu respektieren, betont die Ministerin. Eine Patientenverfügung ist damit für die behandelnden Ärzte bindend, mit einer Ausnahme: aktive Sterbehilfe, also die Todesspritze, bleibt verboten. Die Justizministerin erhoffte sich von einer solchen Regelung, dass wir mit der Stärkung von Patientenautonomie durch die Verbesserung der Annahme von Patientenverfügungen, mit der Weiterentwicklung der Palliativmedizin, also der Schmerzmedizin, und mit der Weiterentwicklung des Hospizwesens dazu beitragen können, dass Forderungen nach einer Legalisierung der aktiven Sterbehilfe, wie sie in Deutschland auch immer wiederholt werden, nach dem Beispiel der Niederlande oder Belgiens, weiter zurückgedrängt werden können und dass es für so etwas keinen Bedarf mehr gibt. Jahrzehntelang wurde fast heimlich und verschämt in Krankenhäusern und auf Pflegestationen gestorben. Aber es war an der Zeit, das Tabu zu brechen. Gerade weil die moderne Medizin Menschen selbst in der Sterbephase am Leben halten kann und weil andererseits Patienten auch heute noch unter großen Qualen und ohne vernünftige Schmerztherapie ihr Leben beenden. Leidenschaftlich diskutierten auch die Deutschen den bitteren Kampf der amerikanischen Wachkoma-Patientin Terry Schiavo um Leben und Tod. Unbehagen bereitete vielen auf der anderen Seite fast zeitgleich das lange und öffentliche Sterben von Papst Johannes Paul II. Doch auch das niederländische und das belgische Sterbehilfegesetz und der sogenannte Selbstmordtourismus in die Schweiz, wo Beihilfe zum Suizid straffrei ist, beunruhigt viele Menschen. Nach einer Studie der niederländischen Regierung töten Ärzte in etwa 30% der Fälle, weil die Nächsten es nicht mehr ertragen können. Es werden also Menschen erlöst, die vielleicht gar nicht erlöst werden wollen. Besonders die Deutschen können über Euthanasie nicht unbefangen diskutieren, denn die eigene Geschichte hat uns gelehrt, misstrauisch zu sein gegenüber den Verführungen vom sanften Tod mit ärztlicher Hilfe. Sterben zulassen, aber nicht zuteilen, ist für Ärztepräsident Jörg Dietrich Hoppe deshalb die Richtschnur. Für erfahrene Praktiker wie Professor Udo Bode, Chef der Kinderkrebsstation der Bonner Universitätskliniken, ist die Trennung in passive Sterbehilfe erlaubt und aktive Sterbehilfe verboten, nicht praxistauglich. Er erlebt den Tod dort, wo er besonders bitter ist, nämlich wenn Kinder sterben, wenn er Eltern sagen muss, dass das Ende der therapeutischen Möglichkeiten erreicht ist. Ich glaube, kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen umzubringen. Selbst wenn er sterbenskrank ist, trotzdem kann man gewisse Maßnahmen unterlassen und macht dadurch auch etwas Aktives. Und ich denke, das ist von Einzelfall zu Einzelfall so schwer zu entscheiden, dass das nie von einem Gesetzgeber oder theoretisch oder in Büchern beschrieben werden kann. Ich glaube, das können nur die Angehörigen, der Patient selber natürlich und vielleicht der behandelnde Arzt beurteilen. Es gibt sicherlich medizinische Wege, wie ein Leben zumindest in der Dauer nicht verlängert werden kann. Das heißt nicht, dass der Patient aktiv umgebracht wird, sondern dass man dafür sorgt, dass er symptomfrei ist und damit in Würde sterben kann. Und da ist schon die Möglichkeit gegeben, dass ein Leben verkürzt wird. Loslassen zu können, das Sterben zuzulassen, das kommt in der ärztlichen Ausbildung kaum vor. Mediziner lernen zu heilen, um jedes Leben zu kämpfen. Der Tod eines Patienten wird als Niederlage empfunden. Professor Bode. Ich hätte also mehr Angst darum, dass Patienten in einem Alter oder in einem Gesundheitszustand, wo durchaus mit dem Tod gerechnet werden könnte, das Schicksal erleiden, dass ehrgeizige Ärzte, davon gibt es einige, nicht die Mehrheit, aber dass ehrgeizige Ärzte versuchen, dort noch das Leben um 1 oder 2 Monate zu verlängern, obwohl dieses Leben nicht lebenswert ist. Denn Leben ist nicht Herzschlag und Atmung, Leben ist das, was den Alltag ausmacht und was wir uns wochentags oder sonntags als unser Leben vorstellen. Der Ehrgeiz, besonders medizinische Leistungen zu erringen, ist vielleicht gar nicht die erste Motivation, sondern die erste Motivation ist die defensive Haltung von Ärzten heute. Das heißt, wir müssen nicht angreifbar sein. Nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor einem Sterben unter großen Schmerzen lässt Menschen in gesunden Tagen nach Möglichkeiten suchen, die Selbstbestimmung auch am Lebensende zu bewahren. Auch in der Medizin hat inzwischen ein Umdenken begonnen, meint der Bonner Medizinprofessor Christian Grohe. Hier hat es in den letzten Jahren eine wirklich dramatische Entwicklung gegeben, dass der Patient heutzutage keine Schmerzen haben muss. Und wir auch mit Hilfe der entsprechenden Medikamente das leisten können. Das bedarf natürlich einer intensiven Auseinandersetzung zwischen Arzt und Patient und auch der Zeit, die man sich nimmt, im Patientengespräch den Patienten darauf hinzuweisen, dass diese Möglichkeit besteht, dass heutzutage keiner an einem schweren Krankheitsbild mit Schmerzen leiden muss. Und doch werden auch in Deutschland die Forderungen nach Sterbehilfe lauter, denn immer noch bestimmt der Zufall, ob ein Leben in Würde zu Ende geht oder qualvoll. Palliativmediziner schätzen, dass nur jeder 10. Tumorpatient die Schmerzmitteldosis bekommt, die er braucht. Die Fragen, die sich chronisch Kranke und ihre Angehörigen stellen, lauten deshalb: Wird Palliativmedizin angewendet, die das Ziel hat, unerträgliche Symptome zu lindern, Schmerzen zu nehmen, Trost zu spenden im Sterbeprozess, wenn die therapeutischen Möglichkeiten erschöpft sind? Ermöglichen ambulante Dienste oder ein kompetenter Hausarzt, vielleicht sogar ein Sterben zu Hause bei der Familie? Ist ein Bett in einem Sterbehospiz zu haben oder nicht? Gibt es im Krankenhaus Mediziner, die die Schmerztherapie beherrschen? Akzeptieren die Ärzte den Willen der Patienten, auf lebensverlängernde Maßnahmen zu verzichten? Zu oft lautet die Antwort auf alle diese Fragen immer noch nein. Und deshalb haben Bundesgerichtshof, Nationaler Ethikrat und jüngst die Bundesjustizministerin versucht, die Patientenrechte zu stärken, etwa dadurch, dass die Festlegungen in der Patientenverfügung sowohl die behandelnden Ärzte als auch den Vertreter des inzwischen einwilligungsunfähigen Patienten binden. Trifft eine in der Patientenverfügung beschriebene Situation ein, dann muss nicht der Vertreter entscheiden, sondern es gilt das, was in der Patientenverfügung niedergelegt ist. Denn derjenige, um den es geht, hat ja bereits entschieden und hat seinen Willen schriftlich zum Ausdruck gebracht. Und die Aufgabe des Vertreters ist es dann, den Patientenwillen durchzusetzen. Widerstand gegen die Pläne der Justizministerin gab es vor allem deshalb, weil Brigitte Zypris diese weitgehende Autonomie nicht nur auf die letzte Lebensphase beschränkt sehen will. Es kann nicht darauf abgestellt werden, dass es sich nur auf einen bestimmten Zeitpunkt des Lebens bezieht, sondern es muss eben darauf abgestellt werden, dass in jeder Situation des Lebens Behandlungen bejaht oder eben verneint werden können. Diese Klarstellung halte ich für wichtig, damit man sowohl bei den Patienten als auch bei den Ärzten bestimmte Verunsicherungen ausräumen kann. Soweit aber wollten die Parlamentarier ihr nicht folgen. Auch nicht die Vorsitzende der Oket-Kommission Recht und Ethik in der modernen Medizin, Margot von Renesse, die in ihrer eigenen Familie Folgendes erlebt hat. Mein sehr lieber Schwager hat vor einem Jahr eine sehr harte Operation hinter sich bringen müssen, bei der er nicht wieder aufwachte aus der Narkose. Und er hatte eine Patientenverfügung, wo er nach 6 Wochen Koma keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr wünschte. Es war aber bei ihm so, und das zeigt eben auch das Problem der Patientenverfügung, weil man nicht voraussagen kann, in welchem Zustand man sich dann tatsächlich befindet, dass bei ihm keinerlei Zerstörungen von Gehirnsubstanz erkennbar waren, sodass meine Schwester als seine Vertreterin weiter ihn am Leben erhalten ließ. Und 3 Wochen später wacht er auf, er kann inzwischen wieder Auto fahren, Zeitung lesen, ist fast wieder der Alte. Die Juristin und frühere Familienrichterin, selbst schwer krank, möchte Verhältnisse wie in den Niederlanden verhindern. Dort werden jedes Jahr schätzungsweise 1000 nicht einwilligungsfähige Patienten getötet. Dort wurden Todesspritze oder Gifttrank schon bei behandelbaren psychischen Leiden verabreicht. Und obwohl es inzwischen eine intensive Gegenbewegung gegen den laxen Umgang mit dem Tod gibt, wird zurzeit diskutiert, ob das Recht auf Tötung nicht auch bei sozialem Leiden, also Einsamkeit, Isolation und daraus folgenden Lebensüberdruss gelten soll. Besorgt sieht Margot von Renesse auch in Deutschland einen neuen Trend. Wir haben eine Tendenz in der Rechtsprechung wie in der juristischen Lehre, dass wir sozusagen immer liberaler werden. Nach dem Motto, wenn er doch sterben will, dann soll er. Und das ist gefährlich, weil das Tötungsverbot dadurch ins Wackeln gerät. Das ist besonders gefährlich in einer Zeit, in der Kosten-Nutzen-Denken das Gesundheitssystem immer stärker beherrscht. Löffel abgeben, forderte ein junger Liberaler jüngst die Alten auf. Und ein junger Unionschrist stellte teure Hüftgelenke für Greise in Frage. Noch ist die Empörung über solche Sätze groß. Doch wie lange noch? Wird die Pflicht zu leben um jeden Preis von einer Pflicht zu sterben abgelöst, bevor die Behandlung allzu teuer wird? Könnte die Humanität angesichts wachsender Pflegekosten auf der Strecke bleiben? Werden irgendwann Angehörige und Ärzte entscheiden, welches Leben noch lebenswert ist und welches nicht? So ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, fürchtet die langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Margot von Renesse. Das ist der eine angstmachende gesellschaftliche Hintergrund, dass Menschen mit eingeschränkter Lebensfunktion, das betrifft ältere Menschen, demente Menschen, das betrifft aber auch viele Behinderte, dass ihnen von außen sozusagen nahegelegt wird oder vielleicht sogar über sie mit einer Inanspruchnahme von mutmaßlichem Willen, nach dem Motto, an seiner Stelle würde ich nicht mehr leben wollen, im Grunde genommen nicht das Erbarmen mit dem Betreffenden eine Rolle spielt, sondern dass man sich vor eigenen Problemen schützen will. Wenn gestorben wird in unserer Gesellschaft, dann muss es ein Tod sein, der das eigene Schicksal des Betreffenden ist und nicht die Entscheidung eines anderen. Denn das würde der grundsätzlichen und bei uns, wie ich finde, verfassungsrechtlich abgesicherten Vorstellung zum Glück widersprechen, dass wir zwar nie selber leben oder unsere Gesundheit erhalten müssen. Das ist keine Verpflichtung. aber dass es ein Unterschied ist, ob ich selber mein Leben beenden möchte oder nicht mehr ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen will, das kann jeder so entscheiden, dass der Unterschied dazu riesengroß bleibt dazu, dass es ein anderer für einen entscheidet. Am sichersten ist eine möglichst durchdachte, ausführliche Patientenverfügung. Es gibt inzwischen rund 200 verschiedene Muster, doch die Rechtsanwältin Karin Herbert, die in ihrer Kanzlei häufig mit dem Thema konfrontiert ist, warnt davor, einfach ein aus dem Internet heruntergeladenes Formular anzukreuzen und zu unterschreiben. Je ausführlicher die Patientenverfügung ist, je aktueller sie ist, desto mehr Wünsche sie enthält, desto bindender ist sie natürlich. Also man sollte sicherlich anfangen mit den persönlichen Wünschen und vielleicht auch der Weltanschauung, der religiösen Intention. Und wenn man das erstmal vorab so als Präambel gesetzt hat, kann man dann natürlich hingehen und kann sagen, wie gehe ich mit der Apparatemedizin um, wie gehe ich mit der Schmerztherapie um und wie gehe ich oder wie möchte ich vielleicht mal mit meinem bevorstehenden Tod umgehen, Thema Sterbehilfe. Und ich denke dann, wenn man das alles ausführlich für sich mal vor Augen gesetzt hat, dann kann man das auch formulieren. Genauso wichtig wie die Patientenverfügung selbst sind Bevollmächtigte, die darüber wachen, dass der schriftlich formulierte Wille auch respektiert wird. Das ist, denke ich, insbesondere deshalb wichtig, weil die meisten Menschen eben davon ausgehen, dass ihre nahen Angehörigen entscheiden können in dem Falle. Das geht aber nach dem Betreuungsgesetz nicht. Das heißt, für den Fall, dass man da keine Vorsorge getroffen hat, kann unter Umständen das Vormundschaftsgericht einen Betreuer einsetzen. Also es ist deshalb von daher ganz wichtig, dass man Vollmachten aufsetzt, eine nahestehende Person, dass sie benannt wird und dass die vor allen Dingen auch bevollmächtigt wird, Bankgeschäfte zu tätigen und wesentliche Willenserklärungen abzugeben. 7 Millionen Menschen schätzungsweise haben meine Patienten Verfügung in der Schublade. Das heißt aber auch, die Mehrheit hat ihren Willen, was bei schwerster Krankheit mit ihnen geschehen soll, nicht schriftlich niedergelegt. Da mag Unsicherheit eine Rolle spielen, weil es in gesunden Tagen schwierig ist zu entscheiden, welche Wünsche man haben wird, wenn das Leben sich dem Ende zuneigt. Da mag Verdrängung eine Rolle spielen, manchmal aber ist es auch nur Nachlässigkeit. Wolfgang Hoffmann zum Beispiel räumt ein. Ich habe das eigentlich gar nicht genau überlegt. Auf der anderen Seite immer wieder mal, wenn das Thema zur Debatte steht, gesagt, ja, das müsste man machen. Aber dann habe ich es einfach wieder verdrängt. Warum? Ich glaube, dass es eher eine Nachlässigkeit ist. Wahrscheinlich muss man sich ein Formular besorgen, ein vorgedrucktes, und das einfach ausfüllen und damit hat es sich. Wovor er sich schützen möchte, weiß er aber präzise. Ja, davor, dass man da also nun zum Beispiel im Koma liegt und dann wird das Leben aufrechterhalten, was ich ziemlich sinnlos finde. Sicherlich problematisch ist es auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, sehr schwer krank ist und große Schmerzen hat, dann meine ich, wäre das auch wohl ein Grund für mich jedenfalls, rechtzeitig zu verfügen, dass man dann also irgendwann doch abschalten sollte, als einem dann weiter diese Schmerzen zuzumuten. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass das also tatsächlich mit ziemlicher Sicherheit dem Ende zugeht. Margot von Renesse hat eine Patientenverfügung und darüber hinaus ihre Kinder als Bevollmächtigte eingesetzt. Es gibt ein wunderbares Wort in einem Psalm, das ich finde das Weiseste ist, was auf dem Gebiet überhaupt gesagt werden kann. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug werden bedeutet nicht, dass wir in der Sterbephase klug sind, sondern dass wir unser Leben so einrichten, dass wir Menschen haben, die unsere Lebensentscheidungen und unsere Vorstellungen von Lebenssinn kennen und denen wir vertrauen können, die uns lieben und nüchtern genug sind, mit uns liebevoll auch so umzugehen, wie wir es selber haben wollen. Einen Königsweg gibt es nicht. Weder für die Politiker, die bei allem Respekt vor dem Willen des Einzelnen Grenzen ziehen müssen. Noch für Ärzte, noch für Schwerstkranke und ihre Angehörigen, noch für den gesunden Menschen, der sich hinsetzt und in einer Patientenverfügung seinen letzten Willen formuliert. Angesichts der modernen Medizin wird es immer schwieriger zu definieren, was ein natürlicher Tod ist. Heute fürchten die Menschen eher zu viel Medizin am Ende des Lebens. Angesichts des kollabierenden Gesundheits- und Pflegesystems könnte bald die Furcht einziehen vor zu wenig Medizin. Das war Hintergrundpolitik heute, die moderne Medizin und der Tod, ein ewiges Dilemma, zur Debatte über Sterbehilfe und Patientenverfügung. Eine Sendung von Renate Färber-Husemann, Redaktion Christina Janssen. Morgen im Hintergrund Politik, Lukaschenkos Angst vor den Kornblumen, die EU und ihr Verhältnis zum schwierigen Nachbarn Weißrussland. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare unter anderem zum SPD-Wahlmanifest.